Worte, liebe Mutter, ich denke oft an dich. Mutter, ich will dir sagen, auch heute noch brauch ich dich. Mutter, liebe Mutter, ich wär so gern bei dir. Mutter, ich kann dich gut verstehen, es geht mir oft so wie dir. Und ich danke dir, dass du immer helfen willst, wenn ich mal Sorgen hab. Ich weiß, wie schwer du's hast, doch du bist immer da. Mutter, ich weiß, was ich an dir hab. Mutter, liebe Mutter, ich denke oft an dich. Mutter, ich will dir sagen, auch heute noch brauch ich dich. Mutter, liebe Mutter, ich wär so gern bei dir. Mutter, ich kann dich gut verstehen, es geht mir oft so wie dir. Und ich merke jetzt, wie schwer das Leben ist, und verliere manchmal den Mut. Doch ein Wort von dir hilft mir oft drüber weg, und ich weiß, es wird alles gut. Mutter, Mutter. Ich denke oft an dich. Mutter, ich will dir sagen, auch heute noch brauch ich dich. Mutter, liebe Mutter, ich wär so gern bei dir. Mutter, ich kann dich gut verstehen, es geht mir oft so wie dir. Und ich wünsche dir, dass du froh und glücklich bist und Kraft hast für jeden Tag. Dass du nachts schlafen kannst und keine Ängste hast. Mutter, ich weiß, dass dich jeder mag. Mutter, liebe Mutter, ich wär so gern bei dir. Mutter, ich kann dich gut verstehen, es geht mir oft so wie dir. Und ich wünsche dir, dass dir jeder Tag gefällt, denn du bist die beste Mutter der Welt.